Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I said to you yesterday, Gestern sagte ich, I want to see a Christian die the way a Christian is supposed to die. ich möchte einen Christen so sterben sehen, wie ein Christ sterben sollte. What am I talking about? Was meine ich damit? I've been with several people as they died. Ich habe mehrere Menschen beim Sterben begleitet. In the last moments of life on earth. In den letzten Momenten ihres Lebens auf der Erde. And it's something I've never liked. Etwas gefiel mir dabei nie. They were all kind of holding on to life instead of letting it go. Sie hielten alle irgendwie am Leben fest, anstatt es loszulassen. Now I understand that a non-Christian acts like this. Ich verstehe, dass ein Nicht-Christ so handelt. But a person that knows Aber ein Mensch, der weiß, that when my life on earth here is over, dass, wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist, the Bible says my body is sown as a seed. die Bibel sagt, dass der Leib wie ein Same gesät wird. And the fruit that comes out of it is glorious. Und die Frucht, die daraus hervorgeht, herrlich ist. Why would you be so terrified to let go of the seed and fall it into the ground? Warum solltest du Angst davor haben, die Saat loszulassen und in die Erde fallen zu lassen? Fear of death is for people who don't know God. Die Angst vor dem Tod ist etwas für Menschen, die Gott nicht kennen. Hebrews tells us so clearly. Der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, that Jesus, one of the reasons why he came or what he did, dass einer der Gründe, warum Jesus gekommen ist und was er getan hat, is to set us free from the fear of death. Darin besteht, uns von der Angst vor dem Tod zu befreien. A Christian is never supposed to be afraid of death. It's supposed to be excited of death. Ein Christ sollte niemals Angst vor dem Tod haben. Er soll vom Tod begeistert sein. Because think. Denk doch mal nach. If death is truly sowing your body and so that you can get a new glorified perfect body, wenn der Tod wirklich die Aussaat deines Lebens ist, damit du einen neuen, verherrlichten, perfekten Leib bekommst, but why are we so terrified of sowing the seed? Warum haben wir dann so viel Angst, die Saat auszusäen? I wonder if we really believe the right things. Ich frage mich, ob wir wirklich die richtigen Dinge glauben. Look what L. Paul says in verse 44. Schau, was Paulus in Vers 44 sagt. It is sown in weakness, but will be raised in power. Er wird in Schwachheit gesät, aber in Kraft auferweckt werden. There is a physical body, but there is also a spiritual body. Wenn es einen physischen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Think, we will be raised in power. Stell dir vor, wir werden in Kraft auferweckt. And Paul puts this in direct opposition to weakness here in this physical body. Paulus setzt diese Aussage in direkten Gegensatz zur Schwachheit hier in diesem physischen Leib. So if we are resurrected in power, wenn wir also in Kraft auferweckt werden, then why would we not be excited about the life in the next body? Warum sollten wir uns dann nicht über das Leben im nächsten Leib freuen? It's because all these things that Paul said are just nice little theory to most of us. Das liegt daran, dass all diese Dinge, die Paulus sagt, für die meisten von uns nur eine nette kleine Theorie sind. They must be truths in our hearts. Sie müssen Wahrheiten in unseren Herzen sein. Look at verse 45. What a beautiful and powerful truth. Schau dir Vers 45 an. Was für eine schöne und kraftvolle Wahrheit. For it is written. Denn es steht geschrieben. The first man, Adam, became a living soul. Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. The last Adam became the life-giving spirit. Der letzte Adam wurde zum lebensspendenden Geist. Now I want to draw your attention to something very important here. Ich möchte dich hier auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen. Here the Apostle Paul is talking about the first Adam and the last Adam. Der Apostel Paulus spricht hier über den ersten Adam und den letzten Adam. The first Adam, of course, we know was Adam. Der erste Adam, das wissen wir natürlich, war Adam. But you know what? There is not a second Adam, but a last Adam. Aber weißt du was? Es gibt keinen zweiten Adam, sondern einen letzten Adam. And I want to tell you the difference between the last Adam and the second Adam. Ich möchte dir den Unterschied zwischen dem letzten Adam und dem zweiten Adam erklären. Because I've heard some people talk about Jesus being the second Adam. Denn ich habe einige Leute davon sprechen hören, dass Jesus der zweite Adam sei. But there's a huge difference. Aber da ist ein großer Unterschied. Because if Jesus would have been the second Adam, then there would be a third Adam, a fourth Adam, a fifth Adam. Denn wenn Jesus der zweite Adam wäre, gäbe es einen dritten, einen vierten und einen fünften Adam. But if Jesus is the last Adam, as the Bible says here, aber wenn Jesus der letzte Adam ist, wie die Bibel hier sagt, that means there are no more Adams. Bedeutet das, dass es keine weiteren Adams mehr gibt. But what is Paul talking here? Wovon spricht Paulus hier? Paul is talking about two races or two species. Paulus spricht von zwei Rassen oder zwei Arten. One is a natural species and the other one is a supernatural spiritual species. Die eine ist eine natürliche Art und die andere ist eine übernatürliche geistliche Art. If Jesus truly is the last Adam, wenn Jesus wirklich der letzte Adam ist, that means there is no other race anymore after him. Bedeutet das, dass es nach ihm keine andere Rasse mehr gibt. There are only really two races in this world. Es gibt wirklich nur zwei Rassen in dieser Welt. We think there are whatever, dozens and dozens and dozens of races. Wir denken, es gibt, was auch immer, Dutzende und Aberdutzende von Rassen. We believe the Jewish race and the Austrian race and the Brazilian race. Wir glauben an die jüdische Rasse, die österreichische Rasse und die brasilianische Rasse. And I understand that there are different nationalities. Ich verstehe, dass es verschiedene Nationalitäten gibt. And different people groups. Und verschiedene Volksgruppen. But you know, as far as races is concerned, it seems to me the Bible only acknowledges two. Aber was die Rassen angeht, so scheint mir, dass die Bibel nur zwei anerkennt. The race of the first Adam and the race of the last Adam. Die Rasse des ersten Adam und die Rasse des letzten Adam. Everybody who is a natural person not born of Jesus Christ is part of the first Adam. Jeder, der ein natürlicher Mensch ist und nicht von Jesus Christus geboren wurde, gehört zum ersten Adam. So the Bible calls him, he became a living soul. Die Bibel nennt ihn, er wurde eine lebendige Seele. In other words, just a living human being. Mit anderen Worten, ein lebendiges menschliches Wesen. So whether you are African or Brazilian or American or Austrian or Russian, you are all part of that same race, the Adamic race. Egal, ob du Afrikaner, Brasilianer, Amerikaner, Österreicher oder Russe bist, ihr seid alle Teil derselben Rasse, der Rasse Adams. And you will remain part of that race until you become a new person in Christ Jesus. Und du bleibst ein Teil dieser Rasse, bis du ein neuer Mensch in Jesus Christus wirst. Only then you become part of that new race. Erst dann gehörst du zu dieser neuen Rasse. You know why? Weißt du warum? Because the Bible says here the last Adam became the life-giving spirit. Weil die Bibel hier sagt, dass der letzte Adam zum lebensspendenden Geist wurde. And that last Adam is Jesus Christ. Und dieser letzte Adam ist Jesus Christus. Jesus Christ is not a living being. He's a life-giving spirit. Jesus Christus ist kein lebendes Wesen. Er ist ein lebensspendender Geist. There's a huge difference. Das ist ein großer Unterschied. And tomorrow I'll talk a little bit more. Morgen sage ich noch mehr dazu. See you guys. Bis dann, Leute.